Also ich glaube, dass diese Sache mit das theoretische a priori meinte und das legitimatorische Identität, dass es, glaube ich, etwas schwieriger ist. Also man bestimmt zwar, dass a priori macht, dass die Leute irgendwie dagegen sind. Das ist natürlich faktisch so. Praktisch ist es so, dass natürlich die Leute, das sind theoretisch, also a priori ist dagegen zu sein, weil viele Leute, die gegen irgendwas sind, das nicht aufgrund einer Theorie machen. Aber das Problem ist ja, um festzustellen, ob das ein theoretisches a priori in deinem Sinne ist, ist ja ganz einfach eine theoretische Frage. Also die Frage ist erstens das, wogegen sie sind, wenn überhaupt relevant ist. Und die zweite Frage ist die, ob das, wogegen sie sind, überhaupt ein emanzipatorisches Potenzial hat. Das kannst du ja natürlich nur wieder mit Hilfe von Theorien feststellen. Also, um hier einfach mal zwei Beispiele zu bringen, kannst du natürlich die Frage der Relevanz, Geschlechterverhältnis kann man zwar sagen, das hat ein gewisses emanzipatorisches Potenzial, das ist aber nicht relevant, nicht sehr relevant, und wenn man es zu wichtig nimmt, dann schlägt es sogar um. Das war ja jahrelang irgendwie so diese Debatte. Das jetzt zu kritisieren, ist aber selber nicht so einfach, dass man jetzt irgendwie da hängt es aber nicht davon ab, die starke oder die schwache Frauenbewegung ist. Also das ist das Problem, dass natürlich, um das zu kritisieren, du selber wieder eine theoretische Kriterien finden musst. Und das Zweite ist zum Beispiel, ob was emanzipatorisch ist oder nicht. Da gab es ja jahrelang von Antideutschen diese Geschichte, irgendwie diese ganze Ökologie-Sache ist per se völkisch und geht ja in solche Geschichte ab. Das war aber ein theoretischer Fehler aufgrund eines falschen theoretischen Naturkulturdialekten. Das Problem ist natürlich nur, dass sich daraus aber auch ableiten lässt, dass es nicht nur die eine Seite gibt, die du beschrieben hast, sondern wir haben irgendwie eine Praxis und die legitimieren wir dann hinterher. Sondern es gibt ja also sozusagen eine Legitimation der Praxis ferne geben, die falsch ist. Also am harmlosen ist es dann natürlich tatsächlich diese Stufe Gelehrsamkeit oder neue Marktlektüre. Aber es kann natürlich sein, dass du dann auch versuchst, theoretisch zu intervenieren in irgendwelche Sachen, die von sich aus durchaus sinnvoll sind, aufgrund deiner falschen Theorie und deiner Theorie was Kolonialisierendes kriegt. Das kannst du aber auch wieder nicht dadurch auflösen, indem du jetzt irgendwie sagst, du musst ja auch wieder theoretische Kriterien finden. Das ist okay, das Kriterium kann ja nicht sein, ob deine Kritik jetzt ankommt oder nicht ankommt. Also wenn alle sagen, ihr spinnt ja, kann es ja trotzdem richtig sein. Auch wenn jetzt alle total drauf abfahren, kann es trotzdem falsch sein. Und damit hast du, um zu klären, ob es richtig oder falsch ist, brauchst du wieder ein theoretisches Kriterium. Auf der anderen Seite hat die Theorie natürlich ein begrenztes Erkenntnisinteresse. Und dieses Ding zu bestimmen, das kannst du ja auch, kannst natürlich, manchmal besser auch ehrlich zu sagen, zu bestimmten Sachen können wir theoretisch gar nichts sagen. Das muss man einfach mal ausprobieren oder so. Aber aber diese Linie zu bestimmen zwischen irgendwie, was tatsächlich so ein a priori ist, aus dem sich was entwickeln könnte, oder was so ein a priori ist, wo man theoretisch intervenieren muss, das ist mir noch nicht so ganz klar. Ich glaube, da muss man auch noch was. Also ich habe das jetzt eigentlich dieses Thema, was du jetzt anschneidest, gar nicht so behandelt. Mir ging es eigentlich nur um, dass es sowas wie ein vortheoretisches a priori gibt. Ne? Das also zu diesem Problem durchzustoßen, dass dieser spezifische Gegenstand Kapitalismus nicht nach dem gängigen Wissenschaftsverständnis als äußerer Gegenstand, sondern nur im Medium seiner Kritik überhaupt erkannt werden kann, dass das ein vortheoretisches a priori hat. Also bevor ich überhaupt theoretisch denke, ich komme nicht aus dem theoretischen Gedanken zur Kritik, sondern die Kritik im Sinne dieses, ja, wie immer diffusen Dagegenseins oder nicht einverstanden Seins muss schon da sein, aufgrund des Lebenszusammenhangs, der Erfahrung, ich denke, dass so auf dem reinen Weg der reinen Reflexion ist eigentlich, ja, also kaum. Kannst du bestimmte Sachen kritisieren, von denen du selber nicht betroffen bist? Nein, das habe ich jetzt nicht gemeint. Ich habe jetzt nicht gemeint, persönliche Betroffenheit allein, ja, sondern überhaupt ein nicht einverstanden sein. Das kann zum Beispiel auch sich als moralischer Impuls geltend machen. Zu sagen, ich kann nicht sozusagen, ich will nicht in einer Luxusvilla auf der Veranda sitzen, hinter der sich ein riesiger Müllberg eines Elendsviertels ausdehnt. Ja, da vergeht mir alles. Oder, naja, also sozusagen so eine Empfindung, was geht und was nicht geht. Ja. Ja. Also das kommt in der Regel nicht jetzt auch nicht aus einer moraltheoretischen Reflexion, sondern einfach aus der Empfindung. Und mehr wollte ich jetzt dazu erstmal gar nicht sagen. Und das habe ich ja dann ganz kurz angedeutet. Natürlich kann aus dieser bloßen Empfindung des Nicht-Einverstanden-Seins, des irgendwie Dagegenseins, das kann sich auch in alle möglichen Richtungen entwickeln. Also damit ist keine Garantie gegeben für emanzipatorische Kritik, wenn wir das mal so nennen wollen. Ne? Und ich habe dann gesagt, ja, also davon gehe ich jetzt erstmal aus. Ich beziehe mich auf das, was im weitesten Sinn als die linke Gesellschaftskritik bezeichnet wird. Und dass es da eben auch da in der Regel kein sozusagen Turmstubenerlebnis gibt, sondern aus der gesellschaftlichen Praxis sich dieser Impuls entwickelt in Bezug darauf, also dieser Nicht-Akzeptanz, dieses Nicht-Einverstanden-Seins. Und dann kommt aber eben erst der Punkt, wie wird das begründet, wie begründe ich das auch dann für mich selber? Und da kam eben dann dieser Einsatz mit dem marxischen berühmten Satz, also Kritik durch Darstellung. Und da ist dann eben, ja, denke ich schon, sowas, gibt es so einen Unterschied in den historischen Situationen, in denen sich Individuen dahin orientieren und danach Orientierung suchen, da wo sozusagen so ein auch wieder eine a priorische Selbstverständlichkeit schon da ist, wie das mal die Arbeiterbewegung und ihre Parteien und Organisationen waren. Ne? Also das ist sozusagen dann eine Art von, ja, das ist quasi natürlich in Anführungsstrichen, dass man sich da dann dahin orientiert. Ne? In irgendeiner Weise, da mag es zwar Fraktionen geben und auch Auseinandersetzungen, aber dieser Gesamtkomplex, der hat ein gewisses, eine gewisse Kohärenz, einen Tiefgang, eine Breite auch in der Gesellschaft und hat bestimmte Legitimationsmuster herausgebildet, die auch theoretisch begründet werden. Ne? Und wenn man da jetzt sich orientieren will und da dazu stößt, übernimmt man in der Regel diese Legitimationsmuster. Und nur in Situationen, in denen sich sozusagen so eine große historische Bewegung, die auch wirklich sozusagen sich objektiv auch auf bestimmte Widersprüche in den Verhältnissen bezogen hat und da ja, natürlich, ja. Das war eigentlich der Impuls, dass ich das in die Theorie immer mit einbeziehen muss. Also sozusagen immer auch sagen muss, ja, an welchem Ort befinden wir uns jetzt, wie hat dieser Ort in der Vergangenheit ausgeschaut und wie erkläre ich mich jetzt selber, dass ich jetzt das hier mache und das für notwendig halte. Das heißt, ich bedarf da einer Erklärung und natürlich ist das dann auch wieder eine theoretische. Ich wollte nur sagen und halt betonen eigentlich diesen ganzen Vortrag durch, also dass es da ein Kriterium gibt in der Theorie selber, das mitzureflektieren. Den historisch dynamischen Charakter des Kapitalismus selber als in seiner Binnengeschichte und eben nicht das, was dann Roswitha vorhin jetzt kurz angesprochen hat in Bezug auf Feminismus und eben diese Fragen Rassismus und so weiter, dass es auf der einen Seite eben diesen Wert gibt, ne, die abstrakte Bestimmung und dann gibt es die Empirie und in die Empirie, die nicht so wichtig ist, in die fällt auch die Geschichte, auch die Binnengeschichte, die Entwicklungsgeschichte. Ne? Also typisch etwa beim ISF, den Antideutschen, die dann sagen, ach, Fordismus, so ein Quatschbegriff, ja, was da jetzt 1950 und 1960 war und diese industrielle Revolution von Henry Ford, das ist empirischer, ja, Unwesentliches. Wesentlich ist, dass der Kapitalismus immer noch genau dasselbe ist in seinen Wesensbestimmungen wie vor 150 Jahren. Und da ist jetzt alles gesagt. Und sowas wie eine innere Notwendigkeit einer theoretischen Weiterentwicklung, auch auf der kategorialen Ebene, in die, denn diese nämlich nicht unabhängig zu denken ist von dieser Entwicklung, weil diese auch dieses Wesen ist ja, es ja ist, was sich da bewegt durch die Geschichte und nicht starr ist und das andere ist bloß äußerliche Ereignisgeschichte oder empirische Erscheinungen, die man vernachlässigen könnte. Also insofern, das war eigentlich nur der Grundgedanke. Ne? Und natürlich ist es richtig, das gehört dann eben mit zur Theorie. Und wenn ich diesen Gesichtspunkt ausblende, ja, dann komme ich eben zu so einer reinen Geistesgeschichte oder Theoriegeschichte des Marxismus. Ja, da kann man so einen richtigen Stammbaum aufmachen, habe ich übrigens auch schon gesehen, ne? Wie dann so, ja, bei Ingo Elbe zum Beispiel, ne? Wer sich da wie, kann ich das in Tabellen aufgliedern, ne? Da stehen dann Namen drin, Kautsky, Adorno, was weiß ich, und wie die wieder in Beziehung zueinander stehen, wer von wem was hat irgendwie, ne? Und dann kannst du den rein theoriegeschichtlichen so eine Art Stammbaum aufmachen und hast dann aber nichts begriffen von dem Bezugsfeld, auf das sich all die Leute bezogen haben. Die haben ja was gewollt in ihrer Zeit, ne, und versucht es zu begründen. Und da kann man diese Zeit und ihre Bedingungen nicht sozusagen wegstreichen und hat dann den reinen Gedanken, ne, der unabhängig zu sein scheint von bestimmten gesellschaftlich entstandenen Problemlagen, Widersprüchen und so weiter. Also das wollte ich damit nur sagen, dieses Einbeziehen, das gibt schon ein Kriterium, kein absolutes und auch nicht das einzige, aber daraus ergibt sich ein Kriterium für die Beurteilung. Wenn ich diese Dimension nicht drin habe, dann hängt es in der Luft, ja, der theoretische Gedanke. Dann könnte das genauso gut schon vor 200 Jahren gesagt worden sein oder es könnte erst einer in 100 Jahren draufkommen, ne? Und meistens ist es dann auch in einem auch weitergehenden Sinn ahistorisch. Ne? Dass es dann ethisch, moralisch wird oder ontologisch wird. Nicht? Oder eben dann gesagt wird, ja, zwar historisch, aber nur in Bezug auf den Kapitalismus als solchen. Und der ist die ewige Wiederkehr desgleichen, solange ihn keiner abschafft. Das Empirische, das Historische in dieser Formation selber, das kann man vernachlässigen. Ja, also das ist jetzt diese historische Kontextualisierung sehr stark betont, aber also ich würde aus Erfahrung sagen, es gibt auch durchaus in bürgerlicher Seite die akademische Wissenschaftskritik so eine Kontextualisierung, der leicht relativieren sein kann. Also wenn man zum Beispiel sagt, naja, man muss den Kant oder die Aufklärungsphilosophen aus ihrem historischen Hintergrund denken, kann es natürlich auch dahin umschlagen, dass man sagt, naja, die haben halt alle damals so gedacht und waren halt Antisemiten und waren halt Rassisten. Und waren halt Sexisten, das war damals. Also, das kann auch leicht in relativierende Tatschen kommen. Das stimmt, ja. Also müssen wir innerhalb dieser Kontextualisierung nochmal differenzieren, wie man das dann macht. Dann allerdings ist es auch nicht mehr Kritik durch Darstellung. Ne? Dann ist es auch wieder sozusagen, die Kritik ist dann sozusagen, oder der Stachel der Kritik ist dann auch weggenommen. Wenn ich sage, damals hat man das halt gehabt. Ne? Ja, und jetzt hat man es nimmer. Und wieso? ne? Kann man doch dem Kant nicht vorwerfen, dass er da rassistische Äußerungen macht. Nicht? Damals war das eben so. Ne? Da hat man das eben, da war das an der Tagesordnung. Ne? Und heute ist halt was anderes an der Tagesordnung. Also das ist schon klar. Ne? Dass diese Kritik durch Darstellung heißt eben, dass ich auch in der historischen Bedingtheit, in deren Analyse, die Kritik aufhalten muss, ne? Und die Kritik enthalten sein muss. Ich wollte damit übrigens auch nicht ein philologisches Herangehen schlechthin denunzieren. Ne? Also es ist durchaus richtig und wichtig, dass es Philologen, Marx-Philologen gibt, die sich beschäftigen mit den Lesarten und mit den Texten, wie historisch kritisch in dem Sinne als Textanalyse. Ja. Nur gibt sich daraus keine Orientierung für die heutige Situation. Ja. Und es ergibt sich daraus keine theoretische Position im eigentlichen Sinne, sondern das gehört mit zu der, wovon auch die Theoriebildung dann natürlich auch zehren muss, dass man zum Beispiel, dass die Schriften überhaupt herausgegeben werden, dass sie entziffert werden, dass sie eingeordnet werden, dass sie philologisch durchdrungen werden. Ja, das ist völlig okay, das gehört zum sozusagen, jetzt mal salopp gesagt zum Geschäft der Wissenschaft, der Theoriebildung, auch wenn man das nicht im akademischen Rahmen macht oder auch in dem Rahmen. Aber es ist eben, sich darauf zu konzentrieren und das sozusagen für alles zu nehmen, das heißt eben dann, dass man keine Orientierung gewinnen kann, ne? Sondern dass man dann womöglich auf den Trichter kommt, wie ich das an der neuen Marx-Lektüre kurz dargestellt habe, dass es nur Lesarten gibt und irgendwie haben die Leute immer falsch gelesen. Ne? Und jetzt hat man entdeckt, ja, also wieso kommt es jetzt zum Beispiel, dass so Begriffe wie objektive Daseinsform, objektive Gedankenform, automatisches Subjekt. Ich kann mich noch an Diskussionen in 1980er Jahren erinnern, übrigens in 1990ern dann sogar noch bei diesem Konkretkongress, ne, wo ich mit den Leuten rumgestritten habe alles belesen, Marx belesene Leute, und ich habe diesen Begriff des automatischen Subjekts verwendet und habe gesagt, was, bei Marx, wo steht denn das? Ja, und wo man dann merkt, dass man das noch so oft lesen, weil man in bestimmten Zusammenhängen sich befindet, bestimmte Sachen auch überliest. Ja? Und insofern war jetzt das für mich wichtig, diesen roten Faden, dieses Kriterium, das mit zu reflektieren. Ja? Den eigenen historischen Ort und die Geschichte, die, weil das nie eine reine Theoriegeschichte ist eben. Ja. Also ich denke ja, für uns kommt es hier nicht vor allem darauf an, Marx zu lesen und zu interpretieren, sondern unsere eigene Situation zu interpretieren. Dafür kann uns die Marx natürlich behilflich sein. Also ein Philologe wird eben alle Anstrengungen machen, nach seiner Sicht Marx am besten und richtigsten zu interpretieren. Das kann aber eigentlich unsere Sache nicht sein. Und das wird jedes Mal, also so verstehe ich das, in der geschichtlichen Situation, das wird in 50 Jahren vielleicht anders sein als heute. Und es war auch in den 80er Jahren, in den 20er Jahren anders als es heute ist. Ja. Und deshalb, meine Aussage eben, es geht nicht vor allem darum, Marx zu interpretieren, sondern unsere eigene Situation und festzustellen, in welcher Situation wir sind und was wir da tun können. Ja, natürlich zur Philologie gehört auch, zum Beispiel, indem man Briefe, die geschrieben werden, ne? Und Korrespondenzen, die also sich nicht nur auf den Inhalt beziehen, sondern auch auf das Ambiente, in dem das stattfindet. Ne? Dass man zum Beispiel, hatte schon was mit diesem Begriff der Popularisierung bei Marx selber, wenn man dann liest, also es gibt einen Briefwechsel mit dem Kugelmann, dem Freund, ne? Und der erzählt dem Marx, seine Frau hat nur Bahnhof verstanden, ne? Also bei den Wertformkapiteln, ne? Und der Marx dann in seiner Not sagt, ja, also die soll das erstmal überschlagen und gleich mit dem Einsetzen, da wo es konkret wird, nicht? Mit der in Geschichte der Industrie, Industrialisierung und so weiter, den Arbeitstag, ne? Den Problemen. Oder dass dann eben Engels in verschiedenen Briefen sagt, ja, also das versteht kein Mensch. Ja? Du musst das irgendwie so darstellen, dass das auch der Kugelmann versteht, ganz zu schweigen von seiner Frau. Ne? Und da ist so ein gewisses Drängen, ne? Spürbar, was man belegen kann mit so persönlichen Briefen, dass der Marx da auch rumgeknabbert hat. Ne? Wie soll er das jetzt darstellen, das berühmte Darstellungsproblem? Und insofern würde ich das jetzt nicht völlig von der Hand weisen, wenn das philologisch sowas erhellt wird. Ne? Nur jetzt sozusagen diese Art von Erhellung für sich stehen zu lassen und daraus sozusagen die ganze Beurteilung der Theorie herzunehmen, ja? Also auch der Marx'schen Theorie, und dann zu sagen, da ist er auf den Trichter gekommen, der muss es popularisieren, weil alle Freunde gesagt haben, versteht keine Sau, also, und dann hat er Fehler gemacht, dann hat er die ganze Werttheorie falsch aufgerollt. Also so nicht, ne? Sondern man kann da nur sehen, es gibt da ein Darstellungsproblem. Das heißt aber nicht, dass man sozusagen daraus dann das ganze Urteil über die Theoriebildung gewinnen kann. Da gehört doch was anderes dazu. Und eben nicht zuletzt diese historische Einbettung. Wie ist diese Theorie entstanden unter bestimmten Bedingungen? Hat auch allgemeine, auch heute noch gültige Aussagen gemacht, die aber anders bewertet werden müssen oder wo bestimmte, das Fragmentarische bei Marx, nicht, die Nicht-Einheitlichkeit der Krisentheorie, all diese Dinge, wo man das unter heutigen Bedingungen anders behandeln kann und muss, weil eben eine Geschichte stattgefunden hat, in der das zu einer weiteren Kenntlichkeit gediehen ist. Also insofern würde ich jetzt, das sollte jetzt nicht ein Plädoyer sein, sozusagen sich wiederum nur auf diese historisch konkrete Ebene zu beziehen, weil dann wird es auch sozusagen, wird der Gegenstand auch verfehlt, ne? Sondern das zusammen, also das ist ja gerade der Grundgedanke, aus dem die ganze Wertabspaltungskritik sich gespeist hat, eben diese Ebene der kategorialen Bestimmungen, der Grundbegriffe, ja, überhaupt wieder hervorzuholen und nicht als Hintergrundrauschen, wie das im Marxismus dann großenteils war, ja, überhaupt hervorzuholen, zu ernst zu nehmen. Und dann aber, und das geht eben nur in Bezug auf die konkret historischen Verhältnisse und auch auf eine entsprechende Sicht auf die Theoriegeschichte. Also beides, nicht? Diese kategoriale Ebene, den inneren Zusammenhang auf dieser Ebene neu hervorholen, thematisieren und das in Bezug auf eben die konkret historischen Bedingungen. Also beides. Du hast über den historischen Bedingungszusammenhang geredet und über die notwendige Endlichkeit von Theorien und die Historizität von Theorien. Mich würde weiterhin interessieren, was bedeutet das jetzt konkret für die Weiterentwicklung der Wertabspaltungskritik? In dem Sinne einerseits, du hast genannt, extern im Sinne von Kritik ist neue Marktlektüre, nicht lateinisch oder von mir aus ideologiekritisch Postmodernismus oder bestimmte Mittel, die Klassenbewusstsein. Aber was stellt das jetzt eigentlich intern? Wo sind die größten Theoriebaustellen für dich oder für andere? Im internen Gebäude wäre das Spannungskritik oder was müsste da jetzt vorangetrieben werden? Also ist das eine Kritik für Aufklärung oder ist ja auch eine Internalität der katalytischen Entwicklung oder Externalität der Wetterspannungstheorie zu wissen? Also was müssen jetzt als interne Verstrebungen, die noch am schwächsten sind sozusagen? Also es gibt da, selbst wenn es diesen äußeren Bezug nicht gäbe, aber natürlich ist das Ganze überhaupt entstanden aus Bezügen. Also so ganz so schön säuberlich kann man das ja nicht auftrennen. Wir haben sozusagen einen internen Problemhorizont und der wird dann gestört dadurch, dass außen alle möglichen anderen gegnerischen Positionen rumspringen und leider müssen wir uns mit denen auseinandersetzen, sondern es gibt ja einen Bezug, also zwischen diesen inneren und äußeren Auseinandersetzungsebenen und Feldern. Und ja, also ich denke, das sind, wenn du es jetzt Baustellen nennst, sind verschiedene, die man auch nicht alle gleichzeitig bearbeiten kann. Aber ein Moment ist, denke ich, die Weiterentwicklung dieser Vernunftkritik, also Historisierung der kapitalistischen Vernunft, auch gerade in ihrem anthrozentrischen Charakter. Und das Ganze aufzurollen, das kann man ja auch an der Philosophiegeschichte machen, aber auch an den Auseinandersetzungen zum Beispiel um die kritische Theorie, nicht? Auch die sozusagen der Durchgang durch die Dialektik der Aufklärung nochmal, das weiterzutreiben und die negative Dialektik von Adorno. Und das ist ein ziemliches Feld, ne? Also da auch diesen Begriff einer positiven Dialektik zu unterscheiden von dem einer negativen, nicht? Was ich ja bloß in ein paar Andeutungen mal gemacht habe mit dem Kritik des hegelischen Aufhebungsbegriffs, weil in dem Aufhebungsbegriff sozusagen eine historisierte, paradoxerweise Ontologie drin ist. Ne? Es gibt etwas, was sozusagen der Weltgeist, ne? der entfaltet sich historisch, ist aber sozusagen eben das, was sich durchhält, ne? Was sich in immer neuen Widerwert eben, ne? Immer neu inkarnieren muss, aber Aufhebung ist damit positiv gesetzt. Es muss immer dieses entscheidende Wesen bewahrt sein, ne? Der Weltgeist, der Wert und so weiter. Und negative Dialektik wäre dann für mich jetzt eben stärkere Betonung des Bruchs, ne? Also wo nicht einfach gerade das Wesen dessen, was kritisiert wird, nicht mitgenommen wird, ne, in eine Transformation. Und das kann man natürlich dann abbilden, auch auf der Art und Weise, wie jetzt abstrakte Arbeit und Wert eben mitgenommen wird oder nicht, ja, in den verschiedenen theoretischen Ansätzen. Also ganz offensichtlich ist es ja, ich habe es jetzt nur mit ein paar Worten angedeutet, weil es ja bloß zur Illustration diente, ganz offensichtlich ist es im Postoperaismus, ne? Dass hier die Wesensbestimmungen positiv aufgehoben werden sollen, im Sinne, sie werden mitgenommen, sie stellen sich nur anders dar. Abstrakte Arbeit, Wert etc. Und das ist so eine Großbaustelle letztendlich. Und dann gibt es aber halt noch andere, also gerade die Kritik der politischen Ökonomie, die Krisentheorie, die Frage der, und da geht es eben auch in die Auseinandersetzung rein, etwa mit der neuen Marx-Lektüre. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, es ist eigentlich ein Verwerfen gerade der Grundlagen der marxischen Theorie. Nicht? Schon vor den Grundlagen her hätte, so Michael Heinrich, Marx grundfalsch, also die Wertbestimmung gemacht mit diesem Substanzbegriff. Ne? Also es ist sowas wie, wie formuliert er das? Man sollte diese Substanz nicht substantialistisch verstehen. Ja? Also schon in der Aussage ein bisschen paradox, ne? Eine Substanz nicht substantialistisch verstehen, ja, als was dann? Ne? Da kommt dann diese Phrase vom gesellschaftlichen Verhältnis. Ja? Aber wie sich das dann überhaupt quantitativ darstellen soll, wie soll ein Verhältnis von Fritz und Paul sich quantitativ als darstellen? Ja? Also da muss ja eine Verdinglichung vorher stattgefunden haben und darum geht es ja, ja, dass sich das in einem bestimmten Realkategorie, nämlich Ware und Geld, vergegenständigt hat, das gesellschaftliche Verhältnis, und nur dann ist es quantifizierbar. Und wenn ich dann sage, diese Substanz gibt es gar nicht, also hat der Marx einen Grundfehler gemacht, dann ist eigentlich die Frage, wie ich überhaupt dann noch zu einer Quantifizierungsbestimmung komme. Dann muss man es nämlich, wie das der Reichel dann macht, handlungstheoretisch auflösen. Irgendwann hat es mal eine Vereinbarung gegeben oder einen UKAS vom Staat, ja, so machen wir das jetzt. Ja. Und und es geht eben weiter über den wahren Charakter des Geldes und bis zur Krisentheorie im engeren Sinne, tendenzieller Fall der Profitrate, sagt Heinrich ja auch, das braucht man überhaupt nicht, das ist auch falsch bei Marx. Ne? Und ja, das ist also, denke ich, so eine eigentlich die momentan aktuellste Großbaustelle. Ja, ja, so. Also nicht eine Beispiele wäre, welche psychoanalytischen Theorien, wie soziointegriert sind, dass man diese Kategorie des antrozentrischen Unbewussten zu fassen kann. Das wäre ein Punkt. Der zweite Punkt wäre zum Beispiel, wir gehen davon aus, es kommt zu einem Wandel der symbolischen Ordnung von einem alten Zweigeschlechtermodell zu einem Eingeschlechtermodell. Das müsste man theoretisch präziser fassen und auch empirisch füttern. Das wäre so ein Punkt. Ne? Also, und generell vielleicht auch nochmal zu diskutieren, diese Vergeschlechtlichung der Grundkategorien, Kritik der politischen Ökonomie. Ja. Da ist zwar relativ viel gemacht worden über diesen Gebrauchswertfetischismusartikel, aber das ist glaube ich nicht alles. Nee, ja, genau. Also im Grunde kann man sagen, Wertabspaltungskritik ist eine Ansammlung von Baustellen. Da müssen wir immer mit dem Bus hinfahren und zur nächsten und so. Also es ist. Es ist auch nicht so einfach und nicht von wenigen Leuten und bewältigbar. Ne? Man muss einfach sehen, der Staat, ja genau. Also gerade in Bezug auf die Kritik der politischen Ökonomie ist ja auch gehört auch mit zu dem Krisentheorieproblem übrigens und zu dem Geldtheorieproblem. Weil wenn nämlich das Geld eine bloße Vereinbarung ist, ein Zeichen, dann hat der Staat auch tatsächlich eine substanzielle Kompetenz sozusagen jetzt mit Programmen das Ganze wieder in den Griff zu kriegen. Also ich denke, das hängt auch davon ab, wie sich einzelne Leute, die jetzt ernsthaft da einsteigen und da weitermachen wollen, sich dann orientieren. Ja? Und dass man da, das ist nicht von wenigen Leuten und nicht von einem oder zweien, und es ist auch von der Zeit, vom Zeithorizont her nicht so einfach, in einem Schnelldurchgang zu bewältigen. Ne? Da muss man dann wirklich sich auch durch Literatur durchfressen. Ne? Und das habe ich am Anfang gesagt, auch das will ich nicht einfach negieren, dass man sich sozusagen den Anspruch der Belesenheit macht. Nur wenn man das sozusagen, man ist jetzt auf Suche nach Orientierung und um überhaupt zu, sozusagen einen Zugang zur Theoriebildung zu kriegen, müsste man erst sozusagen die gesamte Weltliteratur verschlungen haben. Ne? Das wäre Paralyse. Ne? Das ist dieser theoretische Überanspruch im Grunde des absoluten Wissens bei Hegel. Ne? Aber wenn man das in die richtige Relation bringt, dann sagt so, in dem Maße, wie ich eine Orientierung gefunden habe, aufgrund auch der Einordnung in die historisch heutige Situation, wo ich merke, aha, das bringt was zum Schwingen, ja, dann muss ich, wenn ich dann selber theoretisch Theoriebildung mache, dann mich natürlich dann auch auf die entsprechende Literatur einlassen, ne? Und dann auch wirklich was durcharbeiten. Nicht so, was mir so einfällt oder was ich mir da überall zusammen glaube, sondern ich muss das dann auch wirklich durchdringen, auch kritisch durchdringen. Ja. Also ich denke mir, was irgendwie so aus dieser ganzen neuen Marx-Lektüre irgendwie so rausschwirrt sozusagen als Problem, das ist doch wirklich, also stellt sich für mich so dar, dieses uralte Problem des Fetischismus. Weil wenn ich nämlich jetzt irgendwo mir mal das angucke, irgendwie so Marx, ein toter Hund oder was da nicht alles rausgekommen ist in letzter Zeit, auch von Edward und sonst was, dann stelle ich dann halt fest, dass sozusagen da steht so dieses Subjekt Wissenschaftler da, also der Ältere oder Handel oder sonst noch was, und dann setzt sie sich abstrakt irgendwie bloß mit Theorien auseinander. Und es ist dann oft, selbst wenn dieser Fetischbegriff irgendwie sozusagen mit drin ist, oft so eine Fetischkritik sozusagen ohne Fetischismus. Also das, was irgendwie sich sozusagen verselbstständigt hat, außerhalb von mir, dass es irgendwie da einen objektiven Zusammenhang gibt. Das hab ich, ach, da habe ich so den Eindruck, das ist irgendwie so richtig gegangen. Also auch in der ganzen neuen Marx-Lektüre. Ja, also das wäre für mich irgendwie schon so ein Punkt, also wo man unbedingt da was machen müsste. Braucht ja nicht ultralang sein, aber das zumindest mal so ein Problem auflöst. Und ich meine, da gibt es aber auch halt noch so, so andere Sachen, also ich meine, ich habe die letzten Zeit, wenn ich mich einmal hingesetzt und habe einmal irgendwie so meine Projekte runtergeschrieben, also und da bin ich dann auf zwölf Stück gekommen. Das sind dann aber auch zusammen, das ist der Moment, da alles halt so, wo du gesagt hast, ja, da wo wird es kurz da Baustellen sind. Irgendwie, ich sehe da Baustellen irgendwie, die gar nicht unbedingt da im engen Sinn jetzt irgendwie aus dem jetzt raus, weil da habe ich es dann wieder quer mit der Vernunft und dann hast du wieder so verschieden. Ich denke zum Beispiel, wichtig ist auch immer so dieses Sex-Gender-Geschichten. Irgendwie das einmal so Kultur-Natur und solche Sachen also auch zu machen. Und ja, also ich bin zum Beispiel auch, ich finde es halt irgendwie auch immer ziemlich wichtig, irgendwie so diese kleinen Sachen oder pseudo-kleinen Sachen irgendwie nicht zu vernachlässigen. Aber zum Beispiel auch mal überlegt, ob ich etwas zur Prostitution mache oder so. Weil ich finde es nämlich schon irgendwie auch wichtig, dass man sozusagen zeigt, dass das wären Abspaltungskritik, dass die irgendwie sozusagen, was man mit der machen kann und was man überhaupt mit der erhellen kann. Und ich denke irgendwie, wenn sie dich dann manchmal, das war ja zum Beispiel auch am Anfang so, also von der Frage der politischen Ökonomie ein abseitiges Thema mäßig oder so. Ne? Also wo du sagst, sozusagen vom Phänomen her, auch dann zu recht grundsätzlichen kommst und irgendwie da schlagartig was erhellen kannst. Und das finde ich halt auch wichtig. Aber wie gesagt, das ist halt also schon so, es sind natürlich dann so diese, das kommt dann auch aufs Individuum drauf an. Also ich denke zum Beispiel, was ich mir wünschen würde von Klaus Kieser, das ist Marktmärchengeschichte, finde ich irgendwie total wichtig. Also solche Sachen halt. Also, ja, glaube ich, die autorisiert zu haben. Ja, aber ich das nicht mehr sagen. Ja, ich war nochmal, der Begriff Baustelle, das zu dem aufgefallen ist, glaube ich, irreführend. Also, Baustelle, Ja, da steht ja das Bild, also irgendwie ist der Bau fertig und das stimmt nicht. Ja. Weil, und ich glaube gerade in den nächsten Jahren wird es nicht stimmen, weil nicht der Gegenstand, mit dem man sich befasst, sich so dynamisch verändert, wie er das in den letzten 100 Jahren vermutlich gemacht wird. Da gibt es überhaupt keine Stelle, wo wir irgendwie fertig sind. Man könnte höchste Punkte nennen, die wir überhaupt noch nicht behandelt haben. Könnte sein, dass es sowas gibt. Aber naja, insgesamt denke ich, sind wir im Moment einfach in einem Zustand, wo die Probleme, die zu behandeln sind, da sehr viel größer sind als unsere eigene Kapazität. Ja. Also, kann man als Appell auch verwenden, also an gerade anderen selber mal aktiv zu werden. Theoretisch. Ich meine, was dazugehört, ist natürlich auch, es gibt da immer sozusagen so Fallstricke. Ne? Also man kann auch etwa, indem man sagt, ja, da muss ich jetzt diesen Zusammenhang erkennen und diesen Bedingungszusammenhang und die kategoriale Ebene und so weiter. Und man kann dann auch eben sozusagen zurückscheuen vor der Bestimmtheit der Kritik und damit auch vor der Bestimmtheit dessen, dass man sich das traut überhaupt, hier was zu sagen, ne? Und dass man sozusagen, also es wäre etwa so, als würde der Marx sich überlegt haben, mein Gott, vielleicht wäre ich in 150 Jahren mal zum doppelten Marx. Also fange ich lieber gleich gar nicht an. Ja? Sondern man muss auch so sagen, die Bestimmtheit der Theorie heißt auch Einsicht in die Nichtverfügbarkeit in bestimmter Hinsicht. Also wir können, irgendwann werden wir genauso wieder relativiert werden, und wir können bloß nicht sozusagen in die Zukunft, in die Zukunft schauen und uns sozusagen uns selber beurteilen aus einem Blick aus der Zukunft. Das geht nicht. Und insofern ist hier immer ein Moment der Unverfügbarkeit und man kann bestimmte Einordnungen oft erst im Nachhinein machen. Und da, wo es aktuell ist, da ist sozusagen, hat es auch das Moment dieses provisorischen Charakters oder dass man sozusagen so nah wie möglich an der Dynamik dran ist, ohne sie jedoch vollkommen erschöpfen zu können und darüber verfügen zu können, weil dann müsste man ja auch über die Zukunft verfügen können. Und das ist eben, denke ich, glaube ich, ein Grundsatzproblem, dass der Postmodernismus im weitesten Sinn, dieses Denken, sozusagen hier einen Kurzschluss herstellt, nämlich, dass die Relativität, die in der Theorie, in der Reflexion immer schon drin liegt, weil sie immer historisch bedingt ist, ne, und nie von dieser Bedingtheit abgelöst werden kann, dass das sozusagen zu einem paradoxen, absoluten Relativismus gemacht wird, sozusagen auf einer Ebene. Ja, als würde das jetzt auch sozusagen ausschließen, die Notwendigkeit einer bestimmten, ausgewiesenen, begründeten Kritik und Position hier und heute, die ganz und gar nicht relativ ist in ihrem Bedingungszusammenhang. Dass diese Relativität sich herstellt in einem größeren Zusammenhang, über den wir nicht verfügen, weil wir nämlich keine 500 Jahre leben, das ist was ganz anderes und das muss man auseinanderhalten. Also das muss man sozusagen, um die Nichtverfügbarkeit, um deren gewahrt zu werden, muss man das im Kopf haben, aber man kann es nicht sozusagen unmittelbar als Kriterium anwenden. Ne? Das müssen die machen, die nach uns kommen. So einfach ist das. Wir haben eben im Vortrag die Kriterien dafür gehört, dass eine Theorie sich als kritisch selbst auszeichnen kann. Und das wäre eben, dass sie ihre eigenen historisch-gesellschaftlichen Bedingungen mitreflektieren kann. Daran können wir auch die unkritischen Theorien unterscheiden. Die sind eben nicht dazu in der Lage. Im Schwarzbuch Kapitalismus, ich glaube, es ist das Schwarzbuch, da werden auch öfter mal literarische Beispiele herangezogen für Ideologie, Reproduktion. Besonders Ludwig Uhland, an den erinnere ich mich jetzt noch ganz konkret, wird da zerrissen. Ich kannte den Mann vorher nicht, aber da wird eben quasi wie auf theoretischer Ebene, also die Reflexion, mit der wir uns jetzt befassen, ist rein theoretisch formuliert. Und Ludwig Uhland, als eines dieser Beispiele, die im Schwarzbuch angeführt werden, ist eben in der Lage, die Ideologie auch ästhetisch weiterzuführen und er besingt dann die Armut, also das ganze ideologische Denken seiner Zeit lyrisch pointiert niederzuschreiben. Und was ich mich frage, wenn Lyrik also ideologisch aufgeladen sein kann, kann man nicht auch möglicherweise Kritik ästhetisch formulieren? Also was wir tun, wir lesen Marx, wir lesen kritische Texte, die sind im Übrigen auch, mir geht es jedenfalls so oft, sehr schwer zugänglich. Das ist die Form der Theorie, in der wir uns bewegen. Gibt es nicht möglicherweise auch eine ästhetisch artikulierbare Kritik? Lassen sich nicht irgendwie Kriterien, die wir für eine kritische Theorie gehört haben, dass sie nämlich also ihren eigenen gesellschaftlichen Entstehungszusammenhang mitreflektieren kann, lassen sich nicht auch die möglicherweise auf ästhetische Ausdrucksformen anwenden? Also mein Bezugspunkt wäre jetzt ganz konkret Georg Büchner. Also ich weiß auch nicht, wir hören jetzt die Frage nach den vielen Baustellen, die es gibt. Und ich weiß, die Landschaft der Wertkritik ist sehr groß und ich frage mich, ob ich nicht gerade auf irgendeiner Nebenstraße ins Nichts fahre. Nee, ganz und gar nicht. Ne? In irgendeinem Vortrag wurde die Herangehensweise von Marx als nicht positivistisch beschrieben, insofern als dass er sich abarbeitet an vorherigen Ideologen. Und da kommt mir dann immer sofort Georg Büchner in den Sinn, der schon 20 Jahre vorher die ganze idealistische Dichtung in seinen Werken bis zum Scherz parodiert und entblößt. Insofern also kritisiert durch Darstellung, aber im ästhetischen Sinne. Und meine Frage wäre jetzt, inwiefern das fruchtbar wäre, halt nicht nur die Philosophiegeschichte und die reale Geschichte zu untersuchen, sondern dann auch in den kulturellen Bereich zu stehen. Also, du bist offensichtlich ein Germanist. Nee, aber das ist schon so, also das muss man schon einmal ganz deutlich sagen. Wir haben halt bloß eine beschränkte Anzahl von Leuten, die halt irgendwie dann auch bestimmte Gebiete machen. In Wirklichkeit ist es so, wir bräuchten irgendwie Kulturwissenschaftler, wir bräuchten Literaturwissenschaftler, wir bräuchten Ökonomen, Ökologen, also alles Mögliche, was es eigentlich so gibt, wäre für uns wichtig. Und von daher ist es überhaupt nicht abseitig, sondern ich finde, das ist also was uns total fehlt. Und ich denke, was du da jetzt auch so gesagt hast, mit dem, gibt es ja auch andere Ausdrucksweisen oder so, außer Wertkritik, sondern künstlerische Formen irgendwie. Da war ich letztens auf so einem Kongress in Berlin, da ging es so um Kunst und Artfall und so, sehr wurscht, was das war. Auf jeden Fall, also habe ich da halt dann auch so gesagt, also irgendwie so die Verhältnisse irgendwie so zu transzendieren. Ich meine, so Theorie und Philosophie ist so ein Feld, denke ich, wo man das wagen kann. Also, außer man ist natürlich irgendwie so ein Universitärin und irgendwie man folgt sich dem. Und ich denke auch, dass da auch neue Kunstformen entstehen müssen. So aus dem Drang, und das ist irgendwie nichts, irgendwie, wo ich jetzt denke, da muss ich jetzt einfach nicht das Fall irgendwie Marx oder sowas verstanden haben, sondern das, wo sich das dann sozusagen ausdrückt und wo das neue Formen sind und auch neue Inhalte. Ja. Und also das glaube ich schon, also und das finde ich ja ganz gut. Ich meine, es gibt zwar schon sowas irgendwie, und sie sind ja auch schon zusammengeschickt worden, so wertmütische Kunst und so, ne? Aber ich fand es irgendwie zum Teil irgendwie ziemlich unsäglich, irgendwie so ein Kopf mit so Geldstücken. Ne? Also so nett. Ich meine, ich stelle mir das sogar wesentlich schwieriger vor, weil es ist natürlich so, wenn ich mit theoretischen Begriffen rangehe und auch wenn das sich um Realkategorien letztendlich handelt, es hat natürlich dieses Moment der Konstruktion dabei, indem er diesen Zusammenhang abstrakt begrifflich herstellt, ist ein anderer Zugang, der mir jetzt vielleicht bloß, weil ich selber so sozialisiert bin und in die Richtung eben mich entwickelt habe, erstmal leichter scheint als sozusagen, also so einen künstlerischen Ausdruck, ja, von einem Widerspruch. Den kann man wahrscheinlich nicht so einfach aus dem Konstrukt machen, also indem man sagt, so, jetzt weiß ich, was Wertkritik ist und jetzt will ich das künstlerisch darstellen. Dann kommt eben genau so was raus, wie der Kopf mit den Geldstücken und so. Und vielleicht gibt es um nur ein Beispiel, das ich jetzt zufällig kenne, ne, weil ich bin überhaupt nicht kunstgeschichtlich bewandert, habe da keine Ahnung, aber das berühmte schwarze Quadrat von Malevich, nicht, ist ja schon vor dem Ersten Weltkrieg gemalt worden. Nicht? Nichts als ein schwarzes Quadrat. Ja? Das schwarze Quadrat. Damit ist die gähnende Leere, ja? Dieser Wertabstraktion sozusagen schon künstlerisch auf den Begriff gebracht. Scheinbar so ein Quatsch, ein schwarzes Quadrat. Ja? Wo in gewisser Weise, könnte man sagen, alle Kunst nachher irgendwie dieses Endstadium nicht mehr erreicht hat. Es ist halt eins. Ja? Und nur jetzt das anders ausdrücken, weil man könnte ja sagen, vieles dieser sogenannten modernen Kunst hat so ein affirmatives Moment, in dem das bloß abgebildet wird. Ja? Also sozusagen, dass es halt so ist oder dass es einen bestimmten Ausdruck hat, aber das ist ja noch nicht unbedingt die Form einer ästhetischen Kritik. Und wie die aussehen könnte, kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Ja? Aber das müssten dann halt Leute machen, die tatsächlich künstlerisch tätig sind und die versuchen, so einen Vermittlungszusammenhang herzustellen, der nicht als äußerlicher ist. Ja? Ich lese jetzt Marx, zum Beispiel Marx in Versform, ja? Oder in Form eines Theaterstücks, das Kapitalband 1, das muss schief gehen. Ne? Sondern, ich wollte nur sagen, also auf gar keinen Fall von dieser Baustelle irgendwie sich da ablenken lassen, das muss man da dran nicht arbeiten oder sowas, ja. Sondern das ist ganz wichtig, irgendwie da auch andere Pfade zu begehen sozusagen und andere Disziplinen da auch mit anzubringen. Weil das war nämlich auch eine Zeit lang so bei dieser alten Wertkritik da gab. Also irgendwo so eine Beschäftigung, zum Beispiel mit Familie der historischen Hinsicht oder so. Ja, das erste Mal kommt der Wert und die Probleme und dann irgendwie kommt erst einmal das und das ist ja abgeleitet. Das kommt ja gar nicht durch in der Gruppe. So Soziologie ist sowieso blöd, irgendwie und empiristisch oder sonst was. Also wenn er da was hat und wenn er da Ideen hat, raus. Ja, ich verwusste auch mal, das heißt verwusste, aber ich nehme halt auch viele Texte von der Oberheit und versuche da halt, also meine Realität dran zu spiegeln und versuche das halt über Performance in Kunst zu verwandeln oder in also sichtbar zu machen halt, was dieses System in mich hineinprojiziert, also wo ich denke, wie ich funktionieren soll. Und ich habe halt da schon ich mache das halt als Zugperformance meistens, ich habe halt auch zu dem Thema muss ich viel gemacht. Ich habe einmal gemacht halt das Soul is Bitch, da habe ich halt meine Zeichnungen, diese Kabinen installiert und dann habe ich halt diese Kabinen abgetrennt von dem Galerieraum und habe diese Galerien halt, diese Kabinen halt vermietet zu einem Vermietungsschlüssel, der halt an Mobiltelefon-Tarifen halt orientiert war. Und dann müssen die Leute halt in diesem Zeitdruck jetzt meine Kunst konsumieren. Das war jetzt wirklich für die Leute völlig absurd und ich habe es natürlich auch gemein gemacht. Die Leute konnten sich an nichts orientieren, nur wo war eine Uhr. Ich hatte nur eine Uhr, die Leute hatten keine Uhr bei, die wussten nicht unbedingt, wann sie in diese Kabine reingegangen sind. Also jetzt sind die da durchgelaufen und sie konnten halt zu den Basisschlüssel, Basistarif auch nur immer in eine Kabine und mussten den Schlüssel umtauschen. Es gab natürlich einen Premium-Schlüssel, Premium-Tarif, da konnte man in alle Kabinen gehen. Und dann waren die Leute natürlich irgendwie in Klassen geteilt und so weiter. Und dann habe ich da wieder gemacht, jetzt wird das die Nazi-Fahne genommen, das Haken kurz rausgenommen. Und habe dann halt diesen Nazi-Haken kurz reingeschrieben, Error 404, Simple Not Found. Dann habe ich halt dazu ein Gewinnspiel gemacht. Die Lösung war, das Lösungswort war Adolf Hitler. Ich hatte halt irgendwie auch so eine Armbinde gemacht und habe halt ein neues Produkt dazu halt angeboten. Ich habe ein neues Produkt vorgestellt. Angefangen ist das halt, Google will halt den Fernseher mit dem Internet verbinden. Und ich habe halt als Group aus Google halt Freedom gemacht. Und ich habe dazu dann noch ein Glaubensbekenntnis geschrieben. Das habe ich dann halt aus dem christlichen, mohammedanischen, christlich-jüdischen und so weiter. Und hab das dann verteilt und wollte, dass die Leute halt ihr neues Glaubensbekenntnis unterbinden, halt so ein neoliberales Glaubensbekenntnis. Dass sie halt, also ich kann das nicht so zitieren, aber ich versuche halt Und dann habe ich auch letztes Mal gemacht, dann habe ich halt auch wieder ein Produkt geschrieben und habe das halt in der Performance selber das Produkt halt produziert. Also ich habe halt, also weil Kunst ist was für mich halt Musik produzieren. Aber okay, das. Aber dann greife ich halt immer auf die Texte von der Texte und versuche sichtbar zu machen. Das ist automatisch so viel, weil ich mit der letzten. Mit der letzten Performance hätte ich gemacht, weil die meisten Leute die überhaupt gar nicht verstehen, dass es ein Automatismus ist, der, den sie einfach gut anhört. Zu dem Problem, Feldern, die es da gibt, also ich, das ist vor allem auch betont, dieses Moment der Ungleichzeitigkeit in der historischen Entwicklung, ja, dass es da ein Bruch gibt. In der Neuzeit, dass wir eben sozusagen die Diskontinuität eher betonen. Auf der anderen Seite ist es ja auch schon so, dass da historische Begriffe wie Form und Substanz und so hin, die in der Neuzeit wieder auftauchen, zwar auch in einer anderen Konstellation, aber es gibt eben auch Momente der Kontinuität, ja, das darf man ja auch nicht vergessen. Ich meine, der Impuls ist klar, als Abgrenzung gegen die Aufklärung, sozusagen diese Diskontinuität stärker zu betonen, aber es gibt ja auch eine Kontinuität, die wurden die ganze Problematik der Geschichtstheorie angeht. Und da wäre halt, würde ich sagen, dass man auch ein Feld, weil wir haben sozusagen die moderne und nochmal vormoderne Gesellschaften und das ist irgendwie alle Kassen sind da grau, da haben wir das Mittelalter, da haben wir die Antike mit religiösen Fetischkonstitutionen. Auch das wäre noch ein Feld, was zu bearbeiten ist. Und eben auch die Frage, wie dann das Geschlechtsverhältnis sich ja auch wandelt innerhalb dieser Fetischkonstitutionen selber in der Neuzeit zur Form. Und dann ist eine ganz offene Frage, die aber auch wesentlich mit dran an der gesamten Kultur. Ja, und dann ist natürlich noch, sind noch weitere Fässer, die da aufzumachen wären, wenn man schon auf diese Ebene geht, weil natürlich sozusagen objektives Material im Sinn von Quellenmaterial, nicht? Das wird ja immer dünner, je weiter man zurückgeht. Selbst denn die viele wichtige antike Schriften, die sind uns bloß dem Titel nach bekannt, weil sie einfach nicht überliefert sind. Und das heißt, die gesamte antike Musik ist völlig unbekannt, weil es eben keine Tonträger gab. Ne? Und vieles in dieser Hinsicht. Und da muss man dann, denke ich, auch aufpassen, dass man hier auch wieder dieses Verhältnis von Begriff und Empirie, also nicht hierarchisch macht, weil das ist ja gerade sozusagen die kapitalistisch synthetisierende Vernunft, hat auch ihren Blick auf die Geschichte, einen ganz bestimmten Blick, hat das, was wir unter Geschichte verstehen, eigentlich überhaupt erst erfunden, gewisserweise. Nicht? Weil das Verständnis von Geschichte früher ein anderes war. Und da ist dann natürlich die Gefahr groß, dass man sozusagen in der Kritik oder in genau dieses Moment vernachlässigt, dass man ja gar nicht eben so eine Verfügbarkeit hat. Ja? Dass das völlig unterschiedlich ist, dass man also selbst schon die Französische Revolution, da ist das Quellenmaterial nicht so eindeutig oft. Nicht? Also vieles fehlt. Und dass man also hier gewissermaßen schon festgefahrenen Blick auf die Geschichte dann so nicht mehr haben kann, weil man sich das eingestehen muss. Ja, dass es vieles einfach ein Konstrukt ist. Ja? Und insoweit ist es, denke ich, für eine kritische Geschichtstheorie auch wichtig, dass man auch hier ein Verhältnis herstellt von der eigenen Bedingtheit. Ja? Wir kommen aus diesem Aufklärungsdenken, wir sind noch drin. Die ganzen theoretischen Begriffe, auch die geschichtstheoretischen und philosophischen, die stammen ja alle aus der Aufklärung. Wir haben ja gar keine andere Sprache. Wir kämpfen uns da ja erst allmählich raus. Ja, und so ein Schlag ins Kontor, um das nochmal so zu sagen, war ja schon der marxische Fetischbegriff, ne? Wo er was umgedreht hat. Weil das aus der Kolonisationsgeschichte, da gibt es die primitiven Stämme, die verehren Fetische, da kam ja das her. Ne? Hat in der Aufklärung eine bestimmte Rolle gespielt und der Marx hat es ja gedreht, gesagt, ihr seid die Ober- und Hauptfetischisten selber, mitsamt eurer Aufklärung. Ne? Und das kann ich begründen. Ne? Also ich denke, dass man hier, wenn man Geschichte und Vernunft kritisch behandelt, dass da auch ein wichtiges Moment ist, sich der eigenen Herkunft kritisch zu versichern. Ja? dass man also diese Kritik eben auch nicht wieder als äußerliche machen kann, vom Standpunkt eines äußerlichen Beobachters, den es nicht gibt, sondern man muss sich dessen kritisch vergewissern, wir kommen aus diesem Denken. Ja, auch der ganze Marxismus, auch der Marx selber, nicht nur der doppelte Marx in dem kurz skizzierten Sinne, sondern eben auch wir selber immer noch. Und das ist aber keine Rechtfertigung dafür zu sagen, ja, und dann müssen wir eben diesen Kampf aufgeben, ne? Dieses sich herauskämpfen aus dieser Gebundenheit, weil wir eh immer drin stecken, sondern so einfach stecken wir ja nicht drin, sondern es gibt diese Reibungsfläche, diesen Widerspruch zu den Realkategorien, zu dem Kapitalismus, wie er uns auch sozusagen drangsaliert. Und daraus ergibt sich ein Kritikanspruch, den man nur nicht so einfach einlösen kann. Das heißt, auch da ist selbst auf den ganz abstrakten Ebenen der Geschichtstheorie und der Vernunftkritik ein langer Weg zurückzulegen einfach. Eins und zwei und dann würde ich sagen, kick mal auf Ruhe. Jo, ja, nochmal in die Frage. Dieser Kapazität der Theoriebildung bei Exit. Ja. Da gibt es eine Relation, da gibt es Robert Kurz, der alle Lasten auf seine Schultern zerlegt. Na, so nicht. Na. Ja. Dann wäre ich schon längst tot. Ja, aber trotzdem müssen wir uns mal überlegen, die Möglichkeit, wenn es die Projekte gäbe und beschrieben wären, dann könnten ja auch mal andere Leute aus unserem Verein mal sich vielleicht beteiligen an Recherchen oder Ausarbeitungen. Warum sollte das nicht sein? Also ich zum Beispiel bin Vereinsmitglied, aber habe noch nie was irgendwie gehört, was überhaupt passiert. Man ist irgendwie eingetreten, aber sonst weiß man nichts. Sonst kann man die Homepage angucken und immer warten, was auf dem Schiff neu ist. Hat man dann drauf, ob es irgendwas Neues, der was gesagt hat. Sonst weiß man irgendwie nichts, was sie tut. Wäre nochmal eine Überlegung, wie diese Organisationsstruktur irgendwie offener wird oder mit Beteiligungswirksamer werden könnte, fände ich mal einen Weg, um Theoriebildung vielleicht zu erweitern und nicht bloß in der Redaktion anzusiedeln. Erstmal ist es so, dass die Anzahl der Autoren, die im Laufe der Zeit selbst sich dort bewegt haben, war eine größere als die. Kopf, aber es sind doch, ich weiß nicht, wir haben eigentlich jetzt in jedem Heft 6 Mal einen Aufruf zu werfen. Aber das Problem ist, dass man das auch schwer forcieren kann. Also wir sind ja kein Betrieb, der irgendwelche Fertigprodukte herstellt. Oder man kann jetzt also 20 Artikel pro Jahr in das Heft kommen. Das kann man nicht forcieren. Also kann man mal appellieren, dass da was kommt. Und dann ist es natürlich auch so, dass bei vielen Texten, die dann zum ersten, also von Leuten, die zum ersten Mal sich daran versuchen, und von nicht in der Form sind, die man publizieren kann. Also auch ja, so, Leute selber zu schützen. Also auch da steckt dann wieder viel Arbeit drin, also die auch Zeit kostet und wo man dann auch manchmal nicht besser gefahren. Also, das wäre wünschenswert, dass da noch mehr passiert, aber ich habe da kein Konzept, muss ich sagen. Also, Veröffentlichung der Projekte wäre erstmal. Also, grundsätzlich kann jeder, der was machen will. Weiß ich gar nicht, was man machen soll. Ja. Weiß ich gar nicht, woran man arbeiten sollte, zum Beispiel. Ja, so sind wir nicht organisiert, das stimmt. Also Auftragsarbeit haben wir bisher nicht vergeben und ich sehe auch nicht, wie wir das machen. Ja, sagen Sie, die Jugend, die hier sitzt, ja, die sind ja eine Literatur, warum findet man die nicht ein, zum Beispiel, mehr? mehr sollten die Arbeit fortsetzen, wenn die jetzige theoriebildende Generation sich verabschiedet. Muss man nochmal realistisch sehen. Das war, wo sind die Nachfolger, die Arbeit weitermachen? Und wie bestimmen Sie die Arbeiter? Das war die Arbeiter. Müssen doch irgendwie teilnehmen, mal irgendwie das Lernen, wie das gelebt und alles. Ne? Und die Arbeit untereinander, das ist gemacht oder eine Gruppe, die ein Thema bearbeitet wird. Naja, es gibt natürlich schon. Also da merkst du schon mal flach. Ich meine, wenn man die Leute anguckt, die hier jetzt in dieser Woche weiterleiten, da sind ja auch mindestens drei Jüngere dabei. Ja, und dann die die werden demnächst auch mit dem Heft vertreten sein mit eigenen Texten. Also das natürlich, das ist völlig recht. Ich mache mir auch Sorgen. Also man wird ja auch im Laufe des Alters nicht unbedingt arbeitsfähiger. Ja. Na klar, das Peter, ich glaube, Ulrich ging es auch um die Frage nach Arbeitsweise. Weil jetzt klingt das immer so im Tenor, naja, da werden sich schon welche ranarbeiten und wenn sie dann veröffentlichungsreif sind, können sie veröffentlicht werden. Aber geht ja auch in der Themenerarbeitung. Da gingst du hin. Wo manchmal auch einfach Recherchearbeiten in bestimmten Bereichen nötig sind als Vorarbeit, die auch Leute leisten können, die das dann nicht unbedingt zum fertigen Text bringen. Also jeder, neben Professoren rede ich jetzt nicht, aber man hört ja immer, wie viele Sachen von Assistenten und so weiter erarbeitet werden. Und dann kommt zum Schluss, jetzt muss ich dann noch über Professor reden und der führt das letztendlich dann zusammen. Ja? Also das wäre dann aber eine andere Arbeitsweise. Ja, ja, also nicht eine, die das ablösen muss, was jetzt in der Redaktion schon geschieht, aber wo man vielleicht mal sagen könnte, mit einem breiten Themenprojekt. Ja. Also zum Beispiel, was vorhin angesprochen wurde, diese ganze Frage Ästhetik. Roswitha hat auch völlig richtig gesagt, eigentlich brauchen wir alles eigentlich. Und es muss doch auch verdammt nochmal in allen möglichen wissenschaftlichen, künstlerischen und sonstigen Bereichen wenigstens diesen einen, zwei Leute ergeben, die sich dafür interessieren. Und das müsste man mit Projekten, könnte man das ausprobieren, wie weit man da kommt. Also mir fällt ein, also du bist Dietmar Dart offensichtlich Richter, Traditionsmarxist, wie ich dann nachdem er auch noch in konkret Kremlitz mit der Kolumne vertreten hat. Aber als ich weiß nicht, wer von euch sein Buch kennt, sein Roman Die Abschaffung der Arten, wie ich da durchgelesen habe, ich habe alle Nase lang gelesen, taucht natürlich als Wort nie auf. In einer höchst interessanten, fantastischen Geschichte möchtest du immer sagen, schon wieder Marx. Schon wieder Marx. Der steht aber nicht explizit da, aber er hat... wie er halt Geschichtslogik sieht, die in der Geschichte, die da irgendwo 2000, ich schlag mich tot, sein Spiel. Es gibt Leute, die übersetzen können, auch in ästhetische Bereiche, ohne dass es immer gleich die Abstraktionshöhe eines schwarzen Quadrates erreicht. Aber diese Frage so, ob man mal Themenprojekte, also die keine Baustellen sein sollen, ob man die überhaupt mal öffentlich macht, wie, könnte man ja mal überlegen und dann mal sehen, wen wir da finden. Also aber gut, ich weiß nicht, also wenn es, ich fand ja diese ganze Recherchearbeit, die ist ja von einem eigentlichen Theorieprozess nicht äußern, also die gehört ja wesentlich mehr dazu, als qualitative Vorbereitung ist gar nicht zu trennen, sondern Inhalt selbst. Wenn ich das jetzt anfange, Arbeitszeiten zu organisieren, könnte ich mir vorstellen, dass der Inhalt ja grundlegend geht. Genau. Und es ist sowieso, denke ich, das Gefährdung ist halt der Inhalt. Und öffnen hin und öffnen her, also das kann ja dann auch tatsächlich die Folge haben, dass einfach das Niveau nicht mehr so ist. Und dass eben aber auch die Sperrung gegenüber dieser Form, in der man einfach das darstellen muss, das ist halt jedenfalls auch die Warenform, die Publikation, dass eben diese Sperrung einfach auch nicht mehr vorhanden ist und sich verflüssigt. Und es wäre halt nicht eine Entwicklung, die wünschenswert wäre, ein bisschen mit der Verbindung nicht. Da. Ja, Ja. Wer in welcher Reihenfolge weiß ich jetzt nicht. Ja, ich wollte nur ganz kurz sagen, noch eine Sache, die sich auf jeden Fall zu tun wäre, wäre halt Text übersetzt. Oder wenn du tatsächlich drei, vier Leute irgendwie als ein sprachliches Talent irgendwo haben oder zum Beispiel gerade auf Englisch, ist ja bisher nicht besonders viel übersetzt worden, dass da halt sich auch Übersetzergruppen oder irgendwie sowas bilden können. Ich denke, das wären halt Sachen, die man nur das machen kann, ohne dass man die theoretische Materie. Also man muss natürlich die Texte verstehen, wenn man übersetzen kann, aber ich denke, an sowas könnte man sich halt schon vielleicht versuchen, als wenn man da jetzt was machen will in so einer Sprache. Ja. Also ich wollte noch nur kurz eine Bemerkung machen zu dem Thema Gesellschaftskritik und Kunst. Und wenn ich an das Thema denke, dann muss man eigentlich an Adorno denken. Ja? Also er war wirklich ein fundierter marxistischer Gesellschaftskritiker und selber Künstler. Er war nicht nur Kunstkritiker, sondern auch selber Komponist. Und ich glaube, er wäre entsetzt gewesen, wenn an ihn das Anliegen herangetragen worden wäre, Wertkritik in Musik auszudrücken. Aber in seiner Musik und in seinem Musikkritiker und in seinem Kulturkritik hat er durchaus Wertkritik geübt, indem er wirklich immer darauf insistiert hat, dass man sich am Gegenstand orientiert. Also dieses Objektverhältnis, das sich auch gegenseitig beeinflusst und bedingt. Ich glaube, das ist eines seiner wesentlichen Themen. Und ich denke, in der Richtung könnte man eben auf dem Thema näher kommen. Ja? Er hat, für meine Begriffe ist es mehr Kritik, wenn er darauf insistiert, eben immer am Gegenstand zu bleiben. Ja? Auch in vielen seiner Schriften ist es so, da gibt es einen schönen Aufsatz über die Hotelbildmalerei. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. In der Hinsicht müsste man Adorno eben auch mal lesen. Ja. Nur ganz kurz, also wenn du fragst, was könnte man wegen mehr machen, das war eins mit Liedern, also würde man allgemein sagen, ja, dann selber machen. Also jetzt nicht, dass man schaut, dass man irgendwie den Redakteur oder was nicht okay. bei der Beschaffung, sondern einfach selber Sachen lesen, versuchen es besser zu verstehen, eine kritische Auseinandersetzung mit anderen Exiteuren, also auch mit anderen Leuten, andere Leute, sagen wir mal, zu beeinflussen, wie auch immer, das überhaupt bekannt zu machen und ja, dann auch selber von mir aus Texte zu formulieren, die man, keine Ahnung, immer umschicken kann an andere Leute. Es muss ja nicht mehr, irgendwie publiziert werden und so weiter. Also das ist ein Prozess, der ziemlich lang ist und da, wenn man da anfängt, erstmal irgendwas zu schreiben, hat es erfahrungsgemäß nicht unbedingt hohe Qualität. Und deswegen ist es, also ja, klar, halt einfach ein langer Prozess, weil was man ganz allgemein würde ich sagen, wo soll der dann auch selber tun, was man machen kann. Was? Aus dem Luftlärm auch, was machen wir? Ja, nicht aus dem Luftlärm auch. Ja, nur so einfach, es gibt ja den Hintergrund, also, du hast ja die ganze Wesen, du weißt, angegeben kannst, du kannst alles möglich machen. Du brauchst ja nicht jetzt irgendwie dazu die Anleitung von irgendwem, um das zu Aber vielleicht gibt es da schon ein Problem, weil es ist nämlich so, es gibt einen Unterschied. So die Rezeption der Wertabspaltungskritik, das Lesen dieser Texte, nicht? Das findet immer einmal individuell statt, Leute, die das eben auf die darauf stoßen und die oft auch in ihrem Ort allein sind. Ne? Ich denke, da ist der wesentliche Punkt. Es haben sich ja schon in etlichen Städten eben so Lesekreise gebildet. Es fluktuiert auch, es ist nicht immer, nicht überall gleich und so, aber ich denke, so ein erster Schritt wäre überhaupt, dass so ein Diskussionszusammenhang zustande kommt, wo man sich mit anderen austauscht, wo man nicht sozusagen Mutterseelen allein nur dann die Homepage anklickt und halt gelegentlich mal einen Exit kriegt oder eine neue Buchveröffentlichung, sondern wo sich sowas wie ein Diskussionszusammenhang bildet, der auch ein bisschen eine Kontinuität da reinbringt, wo man auch, indem man sich da austauscht, dann auch vielleicht in eine Richtung, ja, so weit kommt, dann eben auch sich selber Probleme zu stellen, nicht? Was rein individuell ungeheuer schwer ist. Ich wollte noch mal sagen, also ich finde es schon wichtig, was du gesagt hast, in die Richtung wollte ich eigentlich auch gehen. Also ich denke mir halt irgendwie so das mit den Recherchen und so, dass das andere macht, das würde ich auch gar nicht wollen, ne? Weil es ist einfach lustvoll für mich. Was ist halt, also was ist denn, was ist schon, was ist schon, was ist schon, Konvolut haben und dann irgendwie jetzt macht es oder so. Also, und ich denke, also ich möchte da schon mal drauf zurückkommen, ich denke, wichtig ist auch, was die Leute irgendwie von sich aus machen wollen. Also, und in welchen Richtungen sie überhaupt arbeiten wollen. Das sind dann Projekte auch gerade über diesen Gegenstand dann sozusagen auch erbilden. Ne? Also, ich denke jetzt halt, ja, mit politischer Ökonomie zum Beispiel bin halt keine Ökonomin. Und irgendwie, das kann ja sein, dass da jetzt irgendwie das wichtig wäre, was zu schreiben, aber Ökonomie, da würde ich irgendwie nie was zu Scheiß zustande bringen, weil das halt einfach nicht mein Ding ist. Weil ich halt bei anderen Sachen dann viel, viel leidenschaftlicher dabei bin oder so. Und ich denke, das ist schon wichtig, also nicht nur einfach so jetzt diese Exit-Texte irgendwie da so zu lesen und das vollziehe ich jetzt nach und vollziehe nach, vollziehe das nach und vollziehe das nach, sondern das auch schon gerade so an so Gegenständen danach zu machen. An Themenkomplexen, die mich interessieren. Und weil, also ich denke halt schon, dass die Leute da einfach auch mehr bringen werden, wie wenn sie, und das auch viel besser ist, wenn sie irgendwie sozusagen das, was sie eh schon interessiert, machen. Weil ich habe das in der Vergangenheit irgendwie auch schon oft erlebt, also so in dem Exit-Zusammenhang da, oder noch im Krisis-Zusammenhang dann auch, dass da Leute irgendwie gedacht haben, sie müssen auch auf allen Hochzeiten tanzen und vor allen Dingen eben politische Ökonomie und vor allen Dingen Kampf und Hegel und was weiß der Geier noch was und alles andere ist nichts. Und von daher glaube ich, dass das dem Projekt am meisten bringen würde. Also wenn da die Leute irgendwo sozusagen das ihnen auf den Nägel brennt, da den Bogen schlagen, also so zu diesen nächsten Geschichten und dann daher auch was machen. Eine schöne Grundlage für die Abschlussrunde haben wir auch Mehr hat jetzt so allgemeines Einverständnis, dass wir die Runde jetzt beenden. Dann nochmal schönen Dank in der Runde, 19 Uhr Abendbrot, 20 Uhr geht es dann also schon weiter.